mich nicht entscheiden. Sprech ich dich an oder lass ich's bleiben? Wenn du mich magst, darfst du's gerne zeigen. Nicht verliebt, nein, bisschen verknallt in dich. Ich will dich hier, ganz nah bei mir. Wenn du wüsstest, was mit mir passiert. Sprech ich dich an oder lass ich's bleiben? Wenn du mich magst, darfst du's gerne zeigen. Zeigen, zeigen. Sag dir ehrlich, deine Optik ist ne 11